Das 67er Quartett bringt nun zur allgemeinen Dämpfung Partisanenbekämpfung. Er hieß Da Min Phu, war so jung wie du, Sohn eines Bauern in Südvietnam, hatte nie genug zu essen. Gestern hat man ihn vergessen und zwei grinsende Ledernacken fressen, schauen dich aus der Morgenzeitung an. Früh um viere sang der Knabe, weil da auch ein Vogel sang. Sang so froh und deshalb wurden sie entdeckt, das Militär hat ein Ohr für solchen Klang. Um 8:30 lagen sie schön aufgereiht im Sonnenschein, weit gerecht und fromm erlegt, es soll doch noch in diesem Krieg eine kleine Ordnung sein. Er hieß Da Min Phu, war so jung wie du, Sohn eines Bauern in Südvietnam, hatte nie genug zu essen, gestern hat man ihn vergessen, und zwei grinsende Ledernacken fressen, schauen dich aus der Morgenzeitung an.